Das wurde in unserer Familie mit sehr geteilten Meinungen diskutiert, das erinnere ich genau. Damals konnte ich von Zossen aus noch sehr oft nach Berlin rüber nach Hause und saß da rum in meiner feldgrauen Kluft als Sanitäter vom Dienst. Mein Vater jedenfalls fand, dass der Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin im August 38 Frieden bedeuten müsse. Und diese Überlegung passte in meinen Kram. Ich wollte auf die Uni zurück und war ja auch schon verlobt. Wollte möglichst bald Arzt werden und heiraten. Meine Arbeit machen. Ich war überzeugter Mediziner und der ganze politische Kram interessierte mich kaum. Mein Onkel sah das viel komplizierter. Der war davon überzeugt, Hitler wolle sich mit diesem Pakt nur den Rücken freimachen gegenüber dem Westen.